Ja, dann doch so heute so zusammen sein kommen, wieder so, so jung, vor allem noch mehr. Wir müssen noch was erzählen. Da waren auch zwei Weibsleute, die sind zusammengekommen in Crespo. Früher, vor der Kooperativ in Crespo hinsehen. Wo sind die Landleute alle montagsmorgen zusammengekommen in Crespo? Na ja, dann haben sie sich zusammengesetzt und haben erzählt. Dann haben sie gesagt, na, wie geht's denn mit dem Mann? Ja, hat sie gesagt, es geht schwach. Ah, die schwach, die schwach. Na, tun doch, mein Doktor hat gesagt, das ist heutzutage so viel neue Arzneizeug, die wegen die Tode aufgesagt werden, dein Mann ist aufgegangen. Na ja, hat sie gesagt, ich tu mal hier. Na ja, was sind hier getan, mein Doktor noch? Haben sie injiziert Hormone, die Mono. Aber, ei du, lieber Heiland, lieber Heiland. Na, ist er ham, hin sind ham gefahren. Ja. Na, hat er schon angefangen, ist da drinnen Aude, angefangen, ist mal Jacke machen und angefangen, ist Tasten, heben drauf und trieben nur. Sind sie ham gefahren, na, hat sie gesagt, na, was ist denn los? Na, da hat doch gespielt, die ganze Nacht, den ganzen Tag. Na, da hat die Mutter nicht gemacht. Wer? Heben, nur begrabbelt, trieben nur. Oder mal Jacke gemacht, gerade wissen auf. Na ja, no, sind sie zusammengekommen, so zwei, drei Wochen, wieder mit einer Frau in Crespo. Dann hat sie gesagt, na, und wie geht's dann? Ja, das geht schwach, hat sie gesagt. Da macht mich närrisch, aber da passiert doch gar nichts. Hat sie gesagt, und dein, na, hat sie gesagt, ich und mein, die Woche auch hier durch, hat sie gesagt. Na und, was sind sie gemacht? Und, ja, die haben sie gesagt, und, die haben Hormone von Hund eingeben. Von Hund? Ja. Und die Frau hat gedacht, na ja, da ist der Teufel los jetzt. Von Hormone von Hund eingeben. Die Leute denken doch immer schlechter. Die sind das ein wenig so unzittlich. Na ja, dann hat sie gesagt, na ja, haben sie eingeben. Na, wie geht's denn das? Ja, hat sie gesagt, das geht ja also mal ein bisschen. Wer hat heute Mode gekriegt, da läuft den ganzen Tag Baum und Baum und legt und spritzt gerade rum.